Die Campus Radio Kiel WG. Heute lebendes Fossil. Leute, ich habe mich jetzt entschieden. Ich werde auch nochmal Ersti. Oh nein, Kai. Was hast du vor? Ich studiere jetzt was Neues. Es gibt noch was du noch nicht angefangen hast zu studieren. Ey, was soll das denn jetzt? Also da muss ich Kathi jetzt aber mal recht geben. Irgendwie studierst du ja ständig was Neues. Wie dem auch sei, ich studiere jetzt Archäologie mit Ausbuddeln und so. Die buddeln da höchstens dich aus. Wieso? Naja, du bist schon ziemlich alt. Ich bin nicht alt, ich bin nur reif und ich weiß, was ich will. Und das ist Archäologie. Ja, dann komme ich endlich mal aus diesem scheiß Homeoffice raus. Dieses ständige am Laptop sitzen bringt mein Qi ganz durcheinander. Nur in einem gesunden Körper wohnt auch ein gesunder Geist. Und deshalb brauche ich Bewegung. Aber deshalb wechselt man doch nicht das Fach. Man meldet sich halt im Fitnessstudio an. Nein, da sind die ganzen Menschen viel zu unausgeglichen und versessen. Bei der Archäologie arbeiten wir alle für dieselbe Sache. Diese Motivation und die Arbeit an der frischen Luft, das ist doch traumhaft. Im Einklang mit der Natur zu arbeiten. Kai? Ja? Studierst du klassische Archäologie oder prähistorische und historische Archäologie? Das ist doch egal. Hauptsache buddeln. Oh Mann, Kai. Egal, was du studieren willst, auch in der Archäologie gibt es zuerst Theorie, die online stattfindet. Wenn du buddeln willst, kauf dir lieber einen Sandkasten, als schon wieder das Fach zu wechseln. Oh ja, vielleicht buddeln die ja eher dann mal dich aus dem Sandkasten aus, weil du dich immer so langsam bewegst. Leg dich doch einfach mal in den Sandkasten rein und schau, wann die Archäologen kommen. Oh nein, bitte nicht. Nachher kitzeln mich noch an den Füßen. Ich bin doch so kitzlig. Also wenn das deine einzige Sorge ist... Nein, nein, nein. Das Schlimme ist doch, dann darf man die ganzen Ersti-Veranstaltungen nicht mitmachen. Wir brauchen doch neue Kugelschreiber und so. Deswegen muss ich jetzt noch Archäologie studieren. Wenn du da dann mit deinem Jutebeutel und dem ganzen Kram ankommst, halten die dich doch eher für den Dozenten. Oh ja, das ist immer lustig, wenn das passiert. Das passiert öfter? Nun, du doch nicht so überrascht. Ich finde es immer lustig, wenn sie sich dann bei mir schon so ehrfürchtig vorbeischleichen. Und am Ende sind sie dann ganz verwirrt. Oh, Kai, du lebendes Fossil. Studieren mit dir ist nie einfach.